Vierter Auftritt. Der Tempelherr und Saladin. Ich, dein Gefangener, Sultan. Mein Gefangener? Wenn ich das Leben schenke, werde ich dem nicht auch die Freiheit schenken? Was dir ziemt zu tun, ziemt mir erst zu vernehmen, nicht vorauszusetzen. Aber Sultan, Dank, besonderen Dank dir für mein Leben zu beteuern, stimmt mit meinem Stand und meinem Charakter nicht. Es steht in allen Fällen zu deinen Diensten wieder. Brauch es nur nicht wieder mich. Zwar ein paar Hände mehr, die gönnt ich meinem Feinde gern. Allein ihm so ein Herz auch mehr zu gönnen, fällt mir schwer. Ich habe mich mit dir in nichts betrogen, braver junger Mann. Du bist mit Seel und Leib mein Asad. Sieh, ich könnte dich fragen, wo du denn die ganze Zeit gesteckt, in welcher Höhle du geschlafen, in welchem Ginnistan, von welcher guten Dief diese Blume fort und fort so frisch erhalten worden. Sieh, ich könnte dich erinnern wollen, was wir dort und dort zusammen ausgeführt. Ich könnte mit dir zanken, dass du ein Geheimnis doch vor mir gehabt, ein Abenteuer mir doch unterschlagen. Ja, das könnte ich, wenn ich dich nur sähe und nicht auch mich.